Hierauf befahl Jahwe Mose, begib dich zum Pharao und kündige ihm an, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mich verehre. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen, und sie noch ferner zurückhältst, so wird Jahwes Hand über dein Vieh auf dem Felde, die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe kommen in Gestalt einer sehr schweren Pest. Jahwe aber wird zwischen dem Vieh der Israeliten und dem der Ägypter einen Unterschied machen, von allem, das den Israeliten gehört, soll kein Stück fallen. Hierauf bestimmte Jahwe eine Frist, indem er sprach, morgen wird Jahwe dies über das Land bringen. Am folgenden Tage ließ Jahwe dies eintreten. Da fiel alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Israeliten fiel nicht ein einziges Stück. Der Pharao aber sandte Boten aus, da ergab sich, dass von dem Vieh der Israeliten auch nicht ein Stück gefallen war. Hierauf wurde der Sinn des Pharao wieder verstockt, und er ließ das Volk nicht ziehen. Hierauf befahl Jahwe Mose und Aaron, nehmt euch beide Hände voll Ofenruß, und Mose soll ihn vor den Augen des Pharao emporstreuen, so soll er dann als eine feine Staubwolke auf ganz Ägypten fallen und sowohl an den Menschen als an den Tieren in ganz Ägypten zu geschwüren werden, die in Blattern ausbrechen. Da nahmen sie den Ofenruß und traten vor den Pharao, dort streute ihn Mose empor, und es entstanden aufbrechende Geschwüre mit Pusteln, an den Menschen sowohl, wie an den Tieren. Die Zauberer aber waren nicht imstande, Mose die Spitze zu bieten, infolge der Geschwüre, denn die Geschwüre brachen an den Zauberern aus, wie an allen Ägyptern. Jahwe aber machte den Sinn des Pharao verstockt, und er willfahrte ihnen nicht, wie Jahwe Mose vorausgesagt hatte. Hierauf befahl Jahwe Mose, tritt morgen früh vor den Pharao und kündige ihm an, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mich verehre. Denn diesmal will ich alle meine Plagen dich selbst, deine Höflinge und Untertanen fühlen lassen, damit du erkennest, dass es keinen gibt, wie ich, auf der ganzen Erde. Eben hätte ich meine Hand ausrecken und dich und deine Untertanen mit der Pest zugrunde richten können, so dass du weggefegt worden wärest vom Erdboden. Aber ich habe dich nur deswegen verschont, damit ich dir meine Macht zu fühlen gebe und mein Name auf der ganzen Erde gepriesen werde. Noch stemmst du dich dagegen, mein Volk ziehen zu lassen. Ich werde aber morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagelschlag Herrn Ida fallen lassen, dessengleichen in Ägypten nicht dagewesen ist, seitdem es erschaffen wurde, bis jetzt. Schicke daher hin und lass dein Vieh und alles, was du draußen im Freien hast, in Sicherheit bringen, denn alle Menschen und Tiere, die sich im Freien befinden und nicht in ihre Behausungen zurückziehen werden, die wird der Hagel totschlagen. Wer sich nun von den Höflingen des Pharao vor der Drohung Jahwes fürchtete, der ließ seine Sklaven und sein Vieh in die Wohnungen flüchten. Wer aber die Drohung Jahwes unbeachtet ließ, der ließ seine Sklaven und sein Vieh im Freien. Da befahl Jahwe Mose, recke deine Hand gen Himmel empor, so soll Hagel fallen auf ganz Ägypten, sowohl auf die Menschen, als auf die Tiere und auf alle Feldgewächse in Ägypten. Da reckte Mose seinen Stab gen Himmel empor, und Jahwe ließ Donner und Hagel entstehen und Feuer fuhr Herrn Ida, und Jahwe ließ Hagel fallen auf Ägypten. Und es fiel ein sehr starker Hagel und unaufhörliches Feuer unter dem Hagel, wie seinesgleichen nie gefallen war in Ägypten, seitdem es von Menschen bewohnt war. Und der Hagel erschlug in ganz Ägypten alles, was im Freien war, sowohl Menschen als Tier, und alle Feldgewächse zerschlug der Hagel und alle Bäume auf dem Felde knickte er. Bloß in der Provinz Gosen, wo selbst die Israeliten wohnten, fiel kein Hagel. Da sandte der Pharao Boten, ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, ich habe diesmal gefehlt, Jahwe ist im Recht und ich und meine Untertanen sind im Unrecht. Legt bei Jahwe für bitte ein, es ist mehr. Als genug an den Donnerschlägen und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier verweilen. Mose antwortete ihm, wenn ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zu Jahwe ausbreiten, so sollen die Donnerschläge aufhören und der Hagel nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass Jahwe die Erde gehört. Aber du und deine Höflinge, ich weiß es, fürchtet euch noch nicht vor dem Gott Jahwe. Der Flachs aber und die Gerste wurden vernichtet, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs hatte Knospen. Der Weizen jedoch und der Spelt wurden nicht vernichtet, denn sie kommen später. Hierauf verließ Mose den Pharao und ging zur Stadt hinaus, da breitete er seine Hände zu Jahwe aus, und alsbald hörten die Donnerschläge und der Hagel auf, und es strömte kein Regen mehr Herrn Ida. Als jedoch der Pharao merkte, dass der Regen, der Hagel und die Donnerschläge aufgehört hatten, verging er sich weiter und wurde verstockt, er und seine Höflinge. Aber der Sinn des Pharao blieb verhärtet, und er ließ die Israeliten nicht ziehen, wie Jahwe durch Mose vorausgesagt hatte.